So, liebe Leute, gleich kommt Klaus Vier, der wartet schon. Und danach sind wir von Domian dran mit einer freien Themennacht heute. Wie immer dienstags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, ab sofort könnt ihr anrufen. Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 220 5050. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Freitemennacht 0800 220 5050. Um 1 Uhr geht es los hier in ins Live und im WDR Fernsehen. Jetzt aber wünsche ich zunächst viel Spaß. Plan B mit Klaus 4. Eins Live. Plan B mit Klaus 4. Ich möchte dir und euch einen wunderschönen guten Abend wünschen. Und um das kurz aufzugreifen, was der geschätzte Kollege Jürgen Domian eben sagte, Klaus Vier wartet schon. Ich kann Gottlob warten. Es gibt Dinge, auf die ich bis zu 15 Jahre innerhalb meines Lebens gewartet habe, bis sie dann endlich eintrafen. Aber das nur nebenbei. Die heutige Sendung trägt den Titel Parlez-vous français? Parlez-vous français? Um ehrlich zu sein, ich hätte, was innerhalb dieser Sendung zu sagen ist, liebend gerne denen überlassen, die auf diese Frage Parlez-vous français, sprechen Sie Französisch, guten Gewissens mit einem knappen oui, ja, zu antworten pflegen. Oui? No. No. Nein, um Gottes Willen, ich habe schon französischsprachige Titel zerknirscht aus dem Programm herausgeworfen, wenn mir kurzfristig einfiel, dass ich sie nicht korrekt auszusprechen wusste und eben vergessen hatte, genau diese korrekte Aussprache im Vorfeld zu recherchieren. Recherche, Suche, Erforschung, aber eben auch rechigner, sich gegen etwas sträuben. Was freilich keinen rechten Sinn ergibt, warum sich sträuben gegen eine regelrechte Front französischer Elektro- und New-Wave-Musik, die in diesen Wochen und Monaten auf uns zukommt. Wenn sie wahlweise doch wirklich gut oder aber zumindest wirklich interessant geraten ist. Das eingangs gehörte Duo Scratch Massive etwa kehrt mit dunkel gerenderten, bisweilen Soundtrack-artigen Titeln zurück, die dem Albumtitel alle Ehre machen. Nuit de Rêve, eine Traumnacht also. Der Koreanerin Nakion geht es womöglich wie mir. Heißt ihr Album. Womöglich provozieren ihre Kenntnisse der französischen Sprache genau das. Ihr Förderer und wenn man so will Mentor ist der Franzose Joachim, auf dessen Label Tiger Sushi Nakion veröffentlicht. Joachims eigenes neues Album ist leider etwas langweilig. Nothing Gold hat nicht die Klasse des alten Meisterwerks Phantoms aus dem Jahr 2003, von dem ich gerade den eben gehörten Titel gespielt habe. Oh la la! Hier kommt jetzt ein junger Kerl namens Sirkin, dessen Album USA sich ausnehmen soll wie eine Radioshow Anfang der 80er Jahre, in der Breakdance, Electro, Rap und früher House sich collagenartig die Klinke in die Hand geben. Man glaubt im folgenden Track fast die junge Madonna zu hören und fühlt sich womöglich erinnert an ein ähnlich geratenes Werk des unjüngst verstorbenen ehemaligen Sex Pistol Managers Malcolm McLaren. Eins, das tatsächlich aus den frühen 80ern stammt. Dark Rock, so heißt es. listening to the world's famous Supreme Team Show. WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carizel. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, Superstar C. And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Projects. Kareem Everlasting, Equan Allah. And that's Rakim Bashallah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace Ski from Brownsville. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb, placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde, carbone. Sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Parlez-vous français? Musik eben zunächst von Sirkin, dann Madonna, dann Malcolm McLaren. Alles ausschnitthaft, sonst komme ich hier überhaupt nicht mehr durch. Hier im Hintergrund, das ist ein Track aus dem schon einige Jahre zurückliegenden Album mit dem Titel Epiphany des Franzosen Para One. Epiphany heißt so viel wie Dreikönigsfest. Kaum ein Album wie dies von Para One ist mir innerhalb der vergangenen 10 Jahre, um ehrlich zu sein, stärker auf die Nerven gegangen. Jeder Titel nimmt sich aus wie eine Unsumme hart gegeneinander geschlagener musikalischer Versatzstücke. Der Mann gebärdet sich hier geradezu als tollwütiger Wizard. Durchgehende Grooves scheut er wie sonst nur der Teufel das Weihwasser. Ehrfürchtig irgendwie habe ich am Ende dennoch beschlossen, dieses Album zu mögen. Verbunden mit der dunklen Ahnung, irgendwann würde mir bezüglich Para One noch einmal ein Licht aufgehen. Nun ja, die Chancen dafür stehen derzeit nicht schlecht. Para One gilt als eine Art Entdecker des eben gehörten Sirkin. Dazu gibt er als Remixer der vergleichsweise etwas blässlichen neuen Single des der französischen Formation Justice den nötigen Dancefloor-Schub. Das neue Justice-Album erscheint jetzt am Freitag. Vorab gibt es die Single Audio Video Disco hier im Para One Remix. Die Dieser Vintage-Elektro-Boogie erinnert aktuell mitsamt seinem zeitlupenhaften Tempo an die abgedrehte skandinavische Spielart Squee, kommt allerdings aus Frankreich. Der Franzose Juan de Gibbon nennt sich schlicht Dai. Parlez-vous français? Hier nicht nötig. D-Y-E, Dai, Englisch für Farbstoff, Färbung. Dais Album trägt den Titel Taki 183 und ist damit so etwas wie eine Verbeugung vor eben jenem berühmten griechischstämmigen Graffiti-Künstler Taki, der eigentlich Dimitrios hieß. Der aber, wo immer er sich Ende der 60er Jahre in seiner Heimatstadt New York bewegte, seinen Namen hinterließ. An Häuser- und Fabrikwänden, in U-Bahn-Schächten, einfach überall. Taki 183, 183 also. Und das deshalb, weil der umtriebige Kerl von der 183. Straße in Manhattan kam. Und Dai, Juan de Gibbon, einige Leute sagen, er sei abseits seiner Solowerke ein ziemlich guter Bassmann. Als solcher verstärkt er das Duo Botox, insbesondere bei dessen Live-Auftritten. Nicht alles von Botox, hinter dem T hängt übrigens ein Apostroph in der Schreibweise, gefällt mir sonderlich gut. Der Titel Blue Steel allerdings im Remix des DFA-Acts Still Going kann schon als eine Art Highlight durchgehen. Parlez-vous français? No, no, not really. Nein, egal. Mein persönlicher Liebling bis hierhin in diesem Jahr heißt Anno Rebottini. Alter Adel ist er. Und genau so, mit Schnäuzer und hart nach hinten gebürstetem Haar, dazu im abgedunkelten Seitenprofil, zeigt er sich auf dem Cover seines Albums Someone Gave Me Religion aus dem Mai dieses Jahres. Weit noch vor dem überdimensionalen Hype etwa um das französische Ed Banger Label ging Rebottinis Stern Ende der 90er Jahre auf, als er an der Seite des vornehmlich als DJ und Texters tätigen Ivan Smugge die Formation Black Strobe ins Leben rief. Pünktlich gewissermaßen zur Geburtsstunde des sogenannten Electro-Clash-Genres. Und damit kommt hier und jetzt Madonna, eben schon mal gehört, unvermeidlich wieder ins Spiel zurück. Me and Madonna, hier sind Black Strobe. Il est toujours difficile de chroniquer un album endeuillé et de surcroît celui d'un duo dont l'un des membres s'est donné la mort 15 jours avant sa sortie. Tout devient alors dérisoire et surtout pour Chloé René qui se retrouve seule pour défendre battant. Pour succéder au très électro-rock No Head, le duo londonien que formait cette Canadienne avec le regretté Joël Diver évite la répétition et plonge dans un univers plus cabaret berlinois façon Brecht. Une basse trafiquée relaie la guitare en arrière-plan et les instruments prennent le pas sur l'électronique. Le groupe se met à nu, l'ambiance est pesante, les beats sont plus lents et le chant glacial, comme pour, ironiquement, mieux donner vie à des chansons encore plus intimistes. Suite au décès de ce multi-instrumentiste qui était Joël Diver, ce Asset Wild ne devait pas sortir. Et puis, off the map. as I ride with no one. I flatten the world as I ride with no horse. I'm still exploring, no pioneer. It's the goal I find bit boring. Your desire, big queer. Park it the wagon, squash your wild, wild west. Use the piss in the fountain and topple all you got left. Over the mountains, without changing course, I've flattened the world as I ride. An dieser gerade gehörten Aufnahme ist Arnaud Rebotinis ehemaliger Begleiter Ivan Smugge aus alten Blackstrobe-Tagen nicht ganz unschuldig. Er hat sie nämlich mitproduziert. Die Formation selber, gerade gehört, nennt sich Baton. Chloé Ronet und Joël Diver. Letzterer ist im September, vor wenigen Wochen also im Alter von 25 Jahren, verstorben. Über die Hintergründe seines Todes gibt es, nach allem, was ich weiß, nach wie vor keine verlässlichen Informationen. Kill the DJ heißt das französische Label, auf dem das Baton-Album As I Ride With No Horse jetzt erscheint. Kill the DJ, der Labelname könnte glatt inspiriert sein von einer alten Liedzeile der britischen Band The Smith. Hang the DJ heißt es im Song Panic dort. Sänger Morrissey hat sich auf seinem jüngsten Soloalbum Years of Refusal noch sehr eindrucksvoll mit der französischen Hauptstadt beschäftigt. Umarmung total. I'm throwing my arms around Paris. Warum? Weil nur Stein- und Stahlwüsten wie die eben von Paris seiner Liebe aufgeschlossen begegnen. Oh la la. Typisch Morrissey. Als ein privater Fernsehsender sein Publikum zuletzt mit der Preisfrage lockte, welcher Stadt man auch den Beinamen Stadt der Liebe gebe, Paris oder aber Erkenschwick, konnte man als Anhänger von Morrissey und dessen Humor bei der Beantwortung der Frage glatt ins Schwitzen geraten. Around Paris because Écoutez, à midi. Quelle heure est-il ? Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Des saucisses. Sans doute. Écoutez et répétez. À midi. À midi. À midi. Quelle heure est-il ? Quelle heure ? Quelle heure est-il ? Est-il ? Quelle heure est-il ? Il est midi, midi, midi. Il est midi. Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure. C'est l'heure de déjeuner. De déjeuner. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Qu'est-ce qu'il y a ? Musik in der Reihenfolge, zunächst von Morrissey, dann De La Soul, älterer Mini-Track von ihnen. Und hier der Franzose Mondkopf, der für sich die Schwere des Black Metal als einen seiner Einflüsse reklamiert. Rising Doom nennt er sein neues, soeben erschienenes Album. Heraufziehender Untergang also. Eigentlich sollten wir da sehen, dass wir schleunigst Land gewinnen, oder? Parlez-vous français? Also bis 12 zählen und dann übergeben an Jürgen Domian und das 1 Live Talkradio. Das immerhin sollte noch zu schaffen sein. Gute Nacht. Et ça va super bien. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. Si tu as un plan cheval, let me know. Sous-titrage Société Radio-Canada.